friends! Hallo, Freunde! Daniel and Reinhard are back in the studio. Daniel und Reinhard sind zurück im Studio. Today we will talk about a subject that I love to talk about. Heute reden wir über ein Thema, worüber ich sehr gerne spreche. How do you know that you have a crooked heart? Wie kann man wissen, dass man ein verdrehtes Herz hat? So listen to this. Hört zu. A lot of you guys already know my story. Viele von euch kennen meine Geschichte. That about 30 years ago, God gave me this incredible download about the heart. Dass Gott mir vor ungefähr 30 Jahren diesen unglaublichen Download über das Herz gab. And I've been studying this now for a long time. Und ich habe das jetzt seit einer längeren Zeit studiert. When we launched our book about the heart, als wir unser Buch über das Herz herausbrachten, this is my 15th book. Dies ist mein 15. Buch. And I don't remember anything that I've done or written that had brought such an impact so quickly. Ich kann mich an nichts erinnern, dass ich tat oder schrieb, das so schnell eine solche Auswirkung brachte. Because out of the heart flow the rivers of life, the Bible says. Die Bibel sagt, aus dem Herzen fließen Ströme lebendigen Wassers. You know, here is something that's very sad. Es gibt etwas, das so traurig ist. Many times we reap the consequences of wrong heart belief. Sehr oft können wir die Konsequenzen von falschem Herzensglauben erkennen. Or the consequences of a crooked heart. Oder Konsequenzen eines verdrehten Herzens. Because of religion that has trained us. Weil uns Religion so trainiert hat. Do you know that a lot of people have been trained by religion, not by Jesus? Weißt du, dass sehr viele Menschen von Religion und nicht von Jesus trainiert wurden? I recorded yesterday a mentoring. Ich nahm gestern ein Mentoring auf. Where I said you can either give it all to Jesus or give it all to religion. You can't do both. Wo ich sagte, dass man entweder alles Jesus geben kann oder Religion. Beides geht nicht. So religion has trained us. Religion hat uns also trainiert. And here is what religion has taught us. Religion hat Folgendes gelehrt. Because God is in control. Da Gott die Kontrolle hat. When things go bad in our life, it's somehow his fault. Ist es irgendwie seine Schuld, wenn Dinge in unserem Leben schlecht laufen? So what happened? Was ist die Folge? We never are willing to face our own heart. Wir sind nie bereit, unser eigenes Herz zu konfrontieren. So if you have a crooked heart, you will always have terrible consequences. Wenn du also ein verdrehtes Herz hast, wirst du immer schlimme Konsequenzen haben. Look at the clever strategy of religion. Schaut euch die clevere Strategie der Religion an. When I say clever, I mean clever in the bad sense. Wenn ich sage clever, dann meine ich clever im schlechten Sinn. You see, in my understanding is very clear. The devil is behind religion, not man. Meinem Verständnis nach ist es sehr klar, dass der Teufel hinter Religion steckt und nicht der Mensch. So the devil influenced man to create religion. Der Teufel hat Menschen beeinflusst, Religion zu kreieren. And it's very clever. Und er ist sehr clever. That's why Paul said in 2 Corinthians 11 verse 3. Deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 11, 3. I'm afraid that the devil in his cleverness. Ich fürchte aber, dass der Teufel in seiner Cleverness. Well, unfortunately, deceive you just like he deceived. Leider auch euch täuschen wird, so wie er Eva getäuscht hatte. So religion is a clever thing invented by the devil. Religion ist eine clevere Sache, die der Teufel erfunden hat. But a bad clever thing. Eine schlechte clevere Sache. So look what happened. Was geschieht? Our hearts are crooked. Unsere Herzen sind verdreht. We experience bad stuff. Wir erleben schlimme Dinge. Religion says. Religion sagt. Ah. God is, it's his fault. Ah, das ist Gottes Schuld. Because if he would love you, then he would never do that. Wenn er dich lieben würde, würde er so etwas nie tun. So he obviously doesn't love you unconditionally. Und offensichtlich liebt er dich also nicht bedingungslos. Since he's in control. Der ja die Kontrolle hat. Now it's his fault and you're going through this bad stuff. Ist es nun seine Schuld und du musst diese schlimmen Dinge erleben. But it's not his fault, it's your heart's fault. Es ist aber nicht seine Schuld, sondern die Schuld deines Herzens. You will always have what your heart truly believes. Du wirst immer das haben, was dein Herz wirklich glaubt. So if you have a crooked heart, it's exactly what you're going to experience. Wenn du ein verdrehtes Herz hast, dann wirst du genau das erleben. So Reinhard, how do I know that I have a crooked heart? Reinhard, wie kann ich wissen, dass ich ein verdrehtes Herz habe? It's not so hard. Es ist nicht schwierig. Look, Proverbs chapter 17 verse 20 says this. Sprüche 17 Vers 20 sagt Folgendes. A crooked heart finds no good thing. Wer ein verkehrtes Herz hat, findet nichts Gutes. I like how the Portuguese version says it. Es gefällt mir, wie die portugiesische Übersetzung das formuliert. There is a word in Portuguese that I don't find a satisfying translation into English. Maybe Daniel will. Es gibt ein Wort im Portugiesischen, wo ich keine zufriedenstellende Übersetzung finde, aber vielleicht Daniel. Jamais. Jamais. Niemals. Does it? No. So look at this. Das gibt es auf Englisch nicht. You know, I mean, we say a crooked heart finds no good thing. Auf Deutsch, ein verdrehtes Herz findet nichts Gutes. But the best way I could translate what the Portuguese Bible says. Am besten übersetzt man, wie es die portugiesische Bibel formuliert. There is absolutely no way that a crooked heart will ever find something good. Es gibt absolut keine Möglichkeit, dass ein verdrehtes Herz jemals etwas Gutes findet. Did I translate that good? Yes, very well. Thank you. So look. Schau. How do you know you have a crooked heart? Wie weiß man, ob man ein verdrehtes Herz hat? Because if you look through the original Hebrew, wenn man das Original Hebräische anschaut, when it says a bad or a perverse heart in the original language, it means crooked, twisted, bent. Wenn es heißt ein böses oder perverses Herz, dann bedeutet es in der Originalsprache verkrümmt, verdreht, verbogen. Until I understood the heart, bis ich das Herz verstanden hatte. I believed in the four temperaments. Glaubte ich an die vier Temperamente. Phlegmatic, choleric, sanguinic and melancholic. Phlegmatiker, choleriker, sanguiniker, melancholiker. Now, I'm not denying that these things exist. I'm not going to argue with psychology. Ich möchte nicht verleugnen, dass es diese Dinge gibt. Ich diskutiere nicht über Psychologie. I do not believe that if a Christian experiences certain things, it has to do with his temperament. I don't believe that. Aber ich glaube nicht, dass wenn ein Christ verschiedene Dinge durchmacht, dass diese dann mit seinem Temperament zu tun haben. Das glaube ich nicht mehr. I believe it has to do with his heart. Ich glaube, dass es mit dem Herzen zu tun hat. What is that to me? Reinhard, I'm just a melancholic temperament. Jemand sagte, Reinhard, ich habe einfach ein melancholisches Temperament. So I just see things negative. Ich sehe einfach die Dinge negativ. My husband is a sanguinic temperament. He sees everything positive. Mein Ehemann ist sanguiniker. Er sieht alles positiv. I don't believe that for a Christian. Aber ich glaube, dass das nicht für Christen gilt. You know what I believe for a Christian? Weißt du, was ich für Christen glaube? If you have a crooked heart, you will not see good things even they're all around. Wenn du ein verdrehtes Herz hast, wirst du keine guten Dinge sehen, obwohl sie um dich herum sind. So we call it pessimist, but I call it a crooked heart. Wir nennen es Pessimisten, aber ich nenne es ein verdrehtes Herz. If you have an upright or a right heart, wenn du ein korrektes, aufrechtes Herz hast, you will see an opportunity even in the worst circumstances. Wirst du sogar in den schlimmsten Umständen Möglichkeiten sehen. Yes. And if you have a crooked heart, you will see problems even in the good circumstances. Und wenn du ein verdrehtes Herz hast, wirst du sogar in guten Umständen Probleme sehen. So here is how you figure out if your heart is crooked or if it's straight. So kannst du herausfinden, ob dein Herz verdreht oder aufrecht ist. You're going to take a piece of paper. Du nimmst ein Blatt Papier and then you write down a whole lot of subjects. Und schreibst eine ganze Reihe verschiedener Themen drauf. Finances. Finanzen. Future. Zukunft. Family. Familie. Marriage. Ehe. My job. Meine Arbeit. Purpose of God. Auftrag Gottes. Whatever. Was auch immer. And then you go and you say, Holy Spirit, I need to do a heart search now. Und dann sagst du, Heiliger Geist, ich muss jetzt eine Herzüberprüfung machen. And then you do this. Dann machst du Folgendes. You look at family, for instance. Du schaust zum Beispiel auf Familie. You close your eyes and you see what's coming out of your heart. Du schließt deine Augen und du siehst, was aus deinem Herzen kommt. If you see that one after the other subject there is negative coming out of your heart. Und wenn du siehst, dass bei den Themen eines nach dem anderen etwas Negatives aus deinem Herzen kommt. It's not because your circumstances are negative, it's because your heart is crooked. Dann ist es nicht, weil die Umstände negativ sind, sondern dein Herz ist verdreht. I give you an example. Ich gebe dir ein Beispiel. Let's say you are in a very bad marriage. Sagen wir, du hast eine schlechte Ehe. A crooked heart will say, oh my God, marriage is bad, marriage is hopeless, marriage has no future. Ein verdrehtes Herz würde sagen, oh mein Gott, meine Ehe ist schlecht, hoffnungslos und keine Zukunft. An upright heart will say, ein aufrechtes Herz würde sagen, there is nothing better in life than marriage to make me more like Jesus and learn to love perfect. Es gibt nichts Besseres im Leben als die Ehe, um mich immer Jesus ähnlicher zu machen und vollkommen lieben zu lernen. Is it? Siehst du? So many people have wonderful opportunities, but their crooked heart doesn't allow them to take them. So viele Menschen haben wunderbare Möglichkeiten, aber ihr verdrehtes Herz erlaubt es ihnen nicht, sie zu ergreifen. Ah, I would not go into this business deal because it's too risky. Ah, ich würde nicht auf diese Geschäftsreise gehen, das ist zu riskant. Ah, I wouldn't trust this person because people are always disappointing me. Ah, ich würde dieser Person nicht vertrauen, sie hat schon so viele Menschen enttäuscht. Church, I don't want to have anything to do with it. Gemeinde, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ah, it's just all bad and religious. Einfach alles schlimm und religiös. And then we blame circumstances of God for it. It's your heart, my friend. Und dann schieben wir es auf Umstände oder auf Gott. Es ist dein Herz, mein Freund. The more I've learned to work on my heart and have an upright heart, je mehr ich lerne, mit meinem Herzen umzugehen und ein aufrechtes Herz zu haben, the more natural the only thing I see around me is good. Desto natürlicher wird es für mich, alles um mich herum für gut zu befinden. Honestly, whatever I see, it's good. Ehrlich, alles was ich sehe, ist gut. Even when I lost my motorcycle trip that I was saving and dreaming for 5 years, I didn't see bad stuff. Sogar als meine Motorradreise abgesagt wurde, wofür ich seit 5 Jahren gespart und immer schon geträumt hatte, ich habe nichts Schlechtes daran gesehen. People around me were shocked. Die Menschen um mich herum waren schockiert. I was happy, having a good time. Ich war glücklich, hatte eine gute Zeit. In fact, that week I had one of my most powerful encounters with God in probably 10 years. In der Tat hatte ich in dieser Woche eine der kraftvollsten Begegnungen mit Gott seit vielleicht 10 Jahren. See that? Siehst du? It's your heart. Es ist dein Herz. So what do you see? Was siehst du? Glass is only half full. Glass is half empty. Das Glas ist nur halb leer. Or do you see, man, I have a half full glass of water. But wow, ich habe ein halb volles Glas guten Wassers. You're not an optimist or a pessimist. Du bist kein Optimist oder Pessimist. You either have a crooked heart or a straight heart. Du hast entweder ein verdrehtes Herz oder ein aufrechtes Herz. The crooked heart doesn't see good things even in Hawaii on vacation. Ein verdrehtes Herz sieht die guten Dinge nicht einmal auf Hawaii auf dem Urlaub. It sees the big spiders. Es sieht die großen Spinnen. And the mosquito. Und die Mücken. And it's hot and humid. Und es ist heiß und schwül. But a good heart. Aber ein gutes Herz. Sit in a cold studio in Sao Paulo. Kann in einem kalten Studio in Sao Paulo sitzen and see good things. Und gute Dinge sehen. It's your heart, my friend. Es ist dein Herz, mein Freund. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Click the like button, please, if you like. Klickt auf Like, wenn es euch gefallen hat. Share it with your friends and subscribe to our channel if you haven't subscribed. Teilt es mit euren Freunden, abonniert den Kanal. Thank you, Daniel. Danke, Daniel. I like your heart. Ich liebe dein Herz. It's not crooked anymore. Es ist nicht mehr verdreht. See you guys. Bis später, Leute.